Ja, vielen Dank. Geht das so mit dem Mikrofon? Hört ihr mich gut? Das ist schön. Ich freue mich natürlich auch, dass ich heute hier sein kann bei dieser tollen Ringvorlesung, Veranstaltungsreihe. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt und habe mich auch angesprochen gefühlt zu dem Thema. Freue mich, euch heute was darüber erzählen zu können. Aber natürlich war der Druck jetzt auch sehr groß, hier quasi die Einführung zu machen und mal so die Grundlagen zu klären. Und also ich habe in der Vorbereitung wirklich festgestellt, es ist gar nicht so einfach, darüber zu sprechen, weil wir wollen irgendwie was über den Autoritarismus erfahren und das jetzt aber vermittelt über den Begriff der Ideologie und dann noch vermittelt über den Begriff der Totalität. Also das ist schon eine gewisse Metaebene, die das irgendwie mit sich bringt. Und deswegen dachte ich dann auch manchmal, als ich so auf mein Skript geguckt habe, oh, die werden irgendwie sagen, das ist jetzt irgendwie so weit weg von der Lebenswelt und von dem Autoritarismus vielleicht. Und will euch vielleicht so ein bisschen vorwarnen. Vielleicht gibt es die ein oder andere Frustration irgendwie während des Vortrags oder auch so Unlusterfahrung, dass es zu theoretisch oder so ist. Und mein Trost ist aber so ein bisschen, falls ihr sowas verspürt und denkt, oh, das macht mich vielleicht sogar wütend, was der da jetzt seit einer Stunde schon irgendwie redet. Der Trost ist, dass vielleicht solche Emotionen und Regungen schon Teil dessen sind, worüber wir vielleicht sprechen wollen. So eine Abwehrreaktion gegen dieses Abstrakte, zu Theoretische und was soll denn das alles? Ich bin daran gewöhnt und ich hoffe, ihr nehmt sozusagen mit Gelassenheit. Genau, und will versuchen, das natürlich so locker wie möglich heute zu machen. Aber der Gegenstand bringt es ein bisschen mit sich. Es ist, ist nicht ganz so einfach. Deswegen dachte ich aber, ich fange vielleicht mit einer kleinen Anekdote an aus meinem Leben, die vielleicht nicht ganz so naheliegend ist, aber ich wollte sie trotzdem erzählen. Vor ungefähr einem Monat ist es her, da saß ich auf einer Podiumsdiskussion und es ging um Klimawandel und so ein bisschen die Frage, warum die radikale Linke eigentlich keine schlaue Antwort auf diese Herausforderungen des Klimawandels hat, die Menschheitsaufgabe etc. Warum herrscht da eigentlich so ein bisschen so Schweigen oder so eine Ratlosigkeit? Und das sollte diskutiert werden. Und meine Rolle auf diesem Podium, ich fand die gar nicht so toll, aber sie wurde mir zugewiesen. Ich sollte so ein bisschen der konservative Ideologiekritiker sein. Genau. Und ich hatte keinen leichten Stand auf dem Podium, weil mit mir saß noch sozusagen jemand, dessen Rolle war, so ein bisschen der Marxist zu sein. Und dann gab es noch ein bisschen so eine Praxisperspektive. Und ich war eben der konservative Ideologiekritiker, der so ein bisschen meckern sollte oder so. Das habe ich dann auch gemacht. Aber wie gesagt, ich hatte keinen leichten Stand, sondern es wurde schon so zugestanden, ja, Ideologiekritik, das hat irgendwie seine Berechtigung als Verfahren. So, man kann das irgendwie so ein bisschen machen. Aber eigentlich ist das so ein bisschen überflüssig geworden, weil die Not ist groß. Es drängt zur Praxis, sozusagen die Katastrophe naht und wir können uns das eigentlich gar nicht mehr so richtig leisten, dieses Rumkritteln. Und dann gab es eben so ein Verständnis, so das ist so, Ideologiekritik ist so der Kritik von so Überbauphänomenen, so ein bisschen Kultur. Ich glaube, es hieß dann sogar, wie so Comics analysieren, brauchen wir jetzt nicht mehr oder so. Sondern die Praxis, wir brauchen sie jetzt und ich stimme dem total zu, ich habe da gar nichts dagegen zu sagen. Worüber ich dann so ein bisschen meckern musste, war, dass sozusagen klar war, für diese drängende Praxis brauchen wir natürlich auch eine Theorie und die liegt quasi schon fertig vor, nämlich in Form des Ökomarxismus. Darüber haben wir uns dann gestritten. Ich hab mich da auch so ein bisschen rausgehalten, habe gemerkt, ja, das ist jetzt gar nicht so beliebt, dieses Rummeckern. Und die Diskussion, die dann so ein bisschen sich selbst überlassen wurde und so lief, kam dann sehr schnell über so Motive von: Genau, also der Notstand ist eigentlich da und was müssen wir jetzt tun? Das liegt ja alles auf der Hand. Eigentlich müssen die Produktionsmittel enteignet werden, Vergesellschaftung, dies, das. Und so ging das alles weiter. Und es hat aber gar nicht so lange gedauert, bis die Diskussion bei einer relativ konkreten Gewaltfantasie ankam. Nämlich, ich nenne keine Namen, aber es hieß dann auf dem Podium eben, und dann gehe ich zu dem Bauer und dann enteigne ich den und dann kann er nämlich froh sein, wenn ich ihn nur enteigne. Und ich war so ein bisschen wie, okay, was würdest du sonst noch tun wollen oder so? Also fand das ein bisschen verrückt. Es war natürlich für mich eine Steilvorlage, dann am Ende noch zu sagen, ja, und genau wegen sowas brauchen wir Ideologiekritik, haha. Das war dann eigentlich auch ein ganz schöner Abschluss. Ich ging trotzdem mit gemischten Gefühlen aus der Diskussion, aber versucht natürlich ein produktives Fazit rauszuziehen. Und das war für mich ein bisschen einerseits die Beobachtung, selbst die vermeintlich aufgeklärtesten Positionen und kritischen, gesellschaftstheoretisch informierten Positionen tendieren irgendwie trotzdem zu so einer autoritären Aggression. Ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber psychoanalytisch kann man das ja auch weit fassen. Ja, irgendwie schon Aggression. Also irgendwie ist Ideologie dann doch nicht nur so eine Sache der anderen, der verblendeten Massen oder so, sondern irgendwie hat das auch was mit uns selbst zu tun. Ich nehme mich da natürlich auch mit rein. Und andererseits, was mir auch wichtig war, das ist natürlich ein total fatales Missverständnis, dass Ideologiekritik so eine Art Luxusbeiwerk der Theorie wäre irgendwie. Sondern ich habe auch die Position stark gemacht und würde die immer noch stark machen. Eigentlich ist das schon so ein bisschen die Bedingung von Theoriebildung. Das ist natürlich unbeliebt, die Position. Aber ich habe die Anekdote deswegen erzählt, weil dieses Verhältnis dieser beiden Momente würde ich eigentlich gerne heute zum Gegenstand des Vortrags machen und damit eigentlich genau die Frage stellen, was bedeutet es eigentlich, über Vorstellung oder über Bewusstsein als Ideologie zu sprechen und wie ist das theoretisch überhaupt möglich? Und weil das wirklich gar nicht so einfach ist und theoretisch sehr voraussetzungsvoll, müssen wir uns heute quasi drüber unterhalten. Und dafür habe ich eine ganz schmale Gliederung mitgebracht. Aber auch das ist ein bisschen Augenwischerei, es ist gar nicht so schmal. Aber genau, ich würde mir mit euch gerne zuerst angucken, diesen Autoritarismusbegriff oder das Phänomen Autoritarismus, und zwar unter der Fragestellung als Ideologie. Und komme bei der steilen These an diesem Punkt an, dass die gegenwärtigen Autoritarismusanalysen selbst Ideologie sind. Und genau, um das zu plausibilisieren, ich will euch nur ein bisschen abholen, wie man so schön sagt, und dass ihr gespannt seid. Um das so ein bisschen einzuholen, würde ich dann im zweiten Punkt mal ein bisschen Begriffsarbeit machen. Ideologie, was ist das eigentlich und was hat das mit diesem gesellschaftlichen Ganzen zu tun? Das setzt sich ein bisschen fort in den dritten Punkt. Probleme der Totalität habe ich es genannt, weil in erster Linie kriegen wir es mit Problemen zu tun, wenn wir über dieses gesellschaftliche Ganze irgendwie nachdenken wollen. Da soll es dann darum gehen. Und als vierten Punkt würde ich gern in diesen Adorno einsteigen, weil ich glaube, der hat schon doch eine ganz tragfähige, zumindest inspirierende Antwort auf diese Probleme irgendwie gefunden. Und die würde ich gerne mal so ein bisschen kurz vorstellen und dann quasi wieder den Bogen zurückspannen. Einen kurzen Disclaimer noch. In der Ankündigung hieß es, es geht auch um Althusser. Aber ich habe in der Vorbereitung gemerkt, das wird viel zu lang, wenn ich dann noch als fünften Punkt anfange, noch die französische Theorie aufzumachen und sonst was. Ich habe den Althusser so ein bisschen mit reingeholt und am Ende kann ich auch gerne, wenn ihr dann noch Nerv habt, sagen, warum ich glaube, dass es sinnvoll ist, in diese Linie dann so ein bisschen weiter zu schauen. Aber ich habe es jetzt erstmal hier abgekürzt für uns alle. Vielleicht kommt uns das entgegen. Genau, ich fange an mit diesem ersten Punkt und mit einer Art, naja, Beobachtung unserer uns zur Verfügung stehenden Gegenwartsanalysen. Wenn wir so die letzten Jahre angucken, was da so über die große Regression, wie es hieß, oder die Gesellschaft, mit der wir es irgendwie so zu tun bekommen, was da so für Diagnosen gestellt wurden, dann, ihr kennt wahrscheinlich alle diese Schlagwörter, geht es um Fake News, Desinformation, das Filterblasenphänomen taucht irgendwie auch oft. Geht auch um Verschwörungstheorien oder auch gibt es so Diskussionen um so Wissenschaftsfeindlichkeit etc. Populismus, auch ein Riesenschlagwort. Und dann Erstarken der Rechten, wie auch immer man das dann eigentlich genau fassen will. Und ich, als wieder in der Rolle des konservativen Ideologiekritikers, dachte, na Mensch, das sind ja eigentlich Steilvorlagen. Das ist doch, schreit ja eigentlich nach einer ideologietheoretischen Analyse oder Perspektive, wie auch immer. Und die Ernüchterung ist groß, wenn man da so ein bisschen eintaucht. Also meine Ernüchterung jetzt als Ideologietheoretiker ist groß, weil taucht man da ein, stelle ich zumindest fest, also eine analytische Verwendung des Ideologiebegriffs ist da beinahe abwesend, taucht eigentlich kaum auf. Stattdessen taucht der Ideologiebegriff eigentlich oft anders auf, nämlich wie so eine Art politischer Kampfbegriff. Also dann wird darunter eigentlich verstanden, es geht um sowas wie eine politisch grundierte und geschlossene Weltanschauung. Und das ist aber natürlich wieder was, was die anderen haben. Also die machen das irgendwie. Entweder ist das politisch motiviert und sie wollen irgendwas durchsetzen oder sie sind halt einfach verblendet etc. Und deswegen ist das wie so eine Art Welterklärung, die von einem Paradigma gewissermaßen ausgeht. Und wenn wir uns so was angucken, wie zum Beispiel die Vorwürfe von rechts, es gäbe sowas wie eine woke Ideologie oder auch eine grüne Ideologie, wird das, glaube ich, ganz klar, wie so dieser Kampfbegriffmodus quasi funktioniert. Und so ein Ideologiebegriff hat wahrscheinlich seine Berechtigung irgendwo. Aber das Problem ist, wenn wir ihn so verstehen, dann trifft er tatsächlich auf die Phänomene, die wir erklären wollen, also von Fake News bis Erstarken der Rechten, gar nicht so sehr zu. Und das lässt sich, glaube ich, gut klar machen an diesem Populismusbegriff. Der ist mittlerweile auch schon wieder aus der Mode gekommen, so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wer noch ernsthaft eigentlich über Populismus redet. Aber eine Zeit lang war der richtig groß im Kommen und im Sein. Und ich meines Zeichens war auch mal Mitglied des Arbeitskreises Populismusforschung der Deutschen Vereinigung für politische Wissenschaft, also ganz nah dran an der Forschung. Und tatsächlich, wenn ihr, ich würde die Wette machen, nehmt irgendein Buch oder irgendeinen Fachartikel über Populismus und lest mal in die Einleitung und da steht sowas wie, wir wissen gar nicht, was das genau ist, das ist ein sehr schwammiger Begriff. In sehr vielen unterschiedlichen Verwendungen taucht er auf. Ist das, beschreibt er einen rhetorischen Stil oder sind es Inhalte? Ach, man weiß es irgendwie nicht so ganz genau. Und vor allem handelt es sich, so die Lehrmeinung, nicht so sehr um eine Ideologie. Höchstens um eine, wie Cass Mudde gesagt hat, so dünne Ideologie, thin-centered ideology. Genau, also eigentlich sozusagen, und ich würde sagen, deswegen lässt sich Populismus nicht gut als Ideologie beschreiben, weil genau eigentlich so eine Art Kampfbegriff-Definition da zugrunde gelegt. Und das wurde mir klar, als ich das Einführungswerk oder so eine Juniors-Einführung Theorien des Populismus von Dirk Jörke und Veit Selk gelesen habe, weil da stellen sie sich dann irgendwo in der Mitte des Buches die Frage, kann man Populismus eigentlich mit Faschismus vergleichen? Also Rechtspopulismus dann vor allem. Und sie geben so ein bisschen die Antwort, nein, wir können das diese Frage auf einer allgemeinen Ebene nicht beantworten, ist jetzt das Zitat da oben, da der Populismus in ideologischer Hinsicht zumeist eher blass und zugleich beweglich bleibt. Also wieder die Vorstellung, es ist genau kein geschlossenes Weltbild, was da irgendwie artikuliert wird und das exerzieren dann die Analysen auch durch. Überall, wo das Phänomen auftritt, meint es irgendwie was anderes. Die Leute haben widersprüchliche Ansichten, die sie verquicken irgendwie und sonst was. Und deswegen kann man von Populismus eigentlich nicht so richtig als einer Ideologie sprechen. Das Spannende ist aber, wenn wir uns zum Beispiel die Faschismusanalysen der kritischen Theorie angucken oder auch so Bücher wie Sternhelds Faschistische Ideologie, was vor ein paar Jahren nochmal neu aufgelegt wurde, dann kommen die eigentlich genau zu demselben Schluss. Faschismus ist kein geschlossenes, festes Weltbild, sondern ist eigentlich genau dadurch bestimmt, dass da widersprüchliche Momente irgendwie in so einer Beweglichkeit miteinander vernäht werden können. Über bestimmte Ideologeme, zum Beispiel Antisemitismus, zum Beispiel Antibolschewismus natürlich auch oder Antifeminismus. Das sind sozusagen, also schon da trifft es gar nicht zu, dass wir so eine geschlossene Einheit irgendwie vorfinden, die wir dann als Ideologie beschreiben könnten. Das heißt, wir haben es mit dem Populismusbegriff, deswegen stelle ich den so ein bisschen raus, mit einem relativ symptomatischen Begriff zu tun. Denn er ist analytisch total unscharf und gleichzeitig eine Verharmlosung des Phänomens. Also spätestens als dann so Figuren wie Bolsonaro oder so auf die Bühne traten, war irgendwie klar, das lässt sich nicht mehr so richtig als Rechtspopulismus bezeichnen. Ja, und dann kam der Übersprung eigentlich schon gleich, dass von Faschismus geredet wurde. Und ich meine, auch bei der AfD ist es ja ein bisschen so, die rechtspopulistische Partei hatte eben auch Mitglieder, die wir mittlerweile sogar abgesichert als Faschisten bezeichnen können. Aber dieser Populismusbegriff, der so lange das Mittel der Wahl irgendwie war, hat sich so ein bisschen als ja, Blindgänger oder so erwiesen. Aber ich würde eben sagen, das ist gar nicht so richtig ein Zufall, sondern es entspricht gewissermaßen einer Zeitstimmung, die habe ich mit dem zweiten Zitat da versucht, so ein bisschen einzufangen. Ulrich Beck hat das geschrieben, ist jetzt auch nicht unbedingt eine Quelle für kritische Gesellschaftstheorie, aber immerhin einer der Top-Soziologen der Welt, also einer der bestbezahltesten Soziologen seiner Zeit. leider schon verstorben. Aber bevor er verstarb, hat er nochmal ausgeholt zum richtig großen Generalschlag. Eine Erklärung der gesamten Welt wollte er sozusagen nochmal vorlegen mit seinem Buch Die Metamorphose der Welt. Und direkt schon auf der ersten Seite in der Einleitung versucht er mal diese Zeitstimmung so ein bisschen einzufassen. Und ich glaube, er trifft sie ganz gut. Also vor ein paar Jahren hätten dieses Unbehagen, glaube ich, viele unterschreiben können, vielleicht heute immer noch. Und ich lese es mal kurz vor. Er schreibt, die Welt ist aus den Fugen. Nach Ansicht vieler Zeitgenossen trifft das in beiden Bedeutungen des Wortes zu. Ihre äußere Ordnung ist zerbrochen, ihr innerer Zusammenhang verloren gegangen. Wir irren ziel- und orientierungslos umher, argumentieren für und wider. Und jetzt wirklich spannend. Die eine Feststellung jedoch, auf die wir uns jenseits aller Unterschiede und über alle Kontinente hinweg zumeist einigen können, also der kosmopolitische Konsens quasi, ist, ich begreife die Welt nicht mehr. Und ich meine, wenn mir das jetzt jemand irgendwie in der Kneipe oder so vorjammern würde, dass das so wäre, würde ich sagen, ja, geht mir ja auch so, ist ja auch alles super komplex und kompliziert, aber es ist der Top-Soziologe, dessen Arbeitsauftrag ist, erkläre bitte die Welt, und der sagt, ja, das ist der Zustand, von dem wir ausgehen. Und das ist natürlich, ich will nicht gleich Armutszeugnis sagen oder so, oder Bankrotterklärung. Es ist halt irgendwie, wie es ist. So ist vielleicht die Zeitstimmung, kann man sagen. Und ich habe das deswegen aufgegriffen, weil ich glaube, das ist der Hintergrund, vor dem so eine Autoritarismusanalyse, die seit den letzten Jahren wieder in Mode gekommen ist, vor diesem Hintergrund macht sie sozusagen Sinn und lässt sich wieder erklären. Denn es drückt sich darin so eine Art Unzufriedenheit mit dieser, naja, intellektuellen Ahnungslosigkeit und Hilflosigkeit gegenüber der Welt aus. So eine Art Sehnsucht nach einer wieder starken Analyse, die dann doch mal erklären kann, wie die Dinge eigentlich zusammenhängen etc. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Motivation, warum diese Autoritarismusanalysen wieder in Mode gekommen sind. Und das Ganze fing für mich an mit der Neuauflage von Leo Löwenthals Falschen Propheten aus den 40ern, eine Studie zur faschistischen Agitation damals in Amerika. Der hat sich so die Hassprediger und so angeguckt. Und ja, wie kann man sagen, eine Inhaltsanalyse oder so eigentlich gemacht. Und tolles Buch. Ich habe das auch vor der Neuauflage schon immer gern gelesen und auch in Seminaren und so verwendet. Und ich verstehe, wie man beim Lesen darauf kommen kann, oh, der redet über Trump eigentlich und so. Also wie nahe das liegt. Und trotzdem ist es ein bisschen verwunderlich, wie wohlwollend das quasi rezipiert wurde, weil ja eigentlich die kritische Theorie da in den Jahren davor ein bisschen einen schweren Stand hatte. Also ich habe in meiner Studienzeit, wurde mir immer noch gesagt, ja, das ist von gestern, das ist überhaupt nicht aktuell. Und plötzlich war Leo Löwenthal aber das Buch der Stunde gewissermaßen. Also die Analyse, die uns die Möglichkeit an die Hand gibt, unsere Gegenwart besser zu verstehen. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das schreibt Caroline Emke in ihrem Nachwort zu der Neuauflage. Und da sagt sie, Leo Löwenthals Falsche Propheten verspricht keinen voreiligen Trost durch verschlichtende Antworten. Das machen ja die falschen Propheten. Aber er schenkt uns jene Begriffe und Methoden, mit denen sich diese düsteren Zeiten besser und genauer verstehen lassen. Also diese düsteren Zeiten, mache ich mir einen Reim drauf, ist das, was Ulrich Beck so ein bisschen beschreibt. Und Leo Löwenthal gibt uns jetzt die Begriffe und Methoden, dass wir jetzt nicht mehr, jetzt können wir die Welt wieder begreifen. Und das Gleiche passierte eigentlich mit Adorno so ein bisschen, natürlich nicht mit seinem Werk, sondern mit so Aspekten daraus, wie zum Beispiel den Aspekten des neuen Rechtsradikalismus. Vielleicht erinnert ihr euch, das war 2019 ein Spiegel-Bestseller, dieser schmale Band, ein kleiner Vortrag, den er in den 60er, ich weiß nicht genau, ist schon auf jeden Fall eine Weile her, aber auch da kommt Volker Weiß im Nachwort zu der Einschätzung, mehr als ein halbes Jahrhundert später besticht noch die Gültigkeit der Analyse, die sich passagenweise wie ein Kommentar zur aktuellen Entwicklung liest. Und ich will jetzt gar nicht Volker Weiß da irgendwie blöd machen. Das war aber das, was feuilletonistisch unglaublich die Runde gemacht hat. Natürlich, Adorno spricht jetzt gerade schon zu uns. Es ist genau so, wie Adorno das schreibt. Und also, ja, ich saß ein bisschen da und dachte, nein, so ist es ja nicht. Und das ist doch eigentlich auch blöd, das zu sehen. Aber wer bin ich? Die Reihe geht natürlich aber noch weiter. Der Klassiker, der neue Klassiker, auf den man sich natürlich, wenn wir heute über Autoritarismus sprechen, beziehen muss, ist die gekränkte Freiheit, Aspekte des libertären Autoritarismus von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey. Und ich will gar nicht jetzt das Buch quasi rezipieren, das müsst ihr dann schon selber machen. Ich persönlich war kein so großer Fan davon, aber wieder, wer bin ich? Erstmal kann man es würdigen für das, was es ist, nämlich mal also eine Anleihe an der kritischen Theorie, um für die Jetztzeit so eine starke Analyse, für die die kritische Theorie dann jetzt wieder gefeiert wird, mal zu liefern. Und Amlinger und Nachtwey gucken sich ja eben diese Phänomene an, so von so den Corona-Protesten über Querdenken und sonst was, versuchen diese Bewegung zu erklären als einen libertären Autoritarismus. Und sie sagen dann auch hier eigentlich im Vorwort oder in der Einleitung, dieser Autoritarismus, der auf der unbedingten Autonomie des Individuums beharrt, deswegen libertär, ist ein Symptom dafür, dass die etablierten politischen Koordinaten in Unordnung geraten sind. Was steckt hinter diesem Wandel? Auch wir werden diese Fragen nicht endgültig erklären können, denn das kann ja niemand mehr, das entsprechend der Zeitstimmung. Aber wir präsentieren in diesem Buch Anhaltspunkte dafür, dass die Ursachen in der historischen Entwicklung kapitalistischer Gesellschaften zu finden sind. In diesem Sinne betrachten wir den libertären Autoritarismus nicht als irrationale Bewegung, also nicht, die sind einfach nur wahnsinnig, sondern als Nebenfolge spätmoderner Gesellschaften. Da habe ich einen kleinen Sprung gemacht auf die Seite 15. Mit dem Wandel der Gesellschaft hat sich auch der Autoritarismus verändert. Wir betrachten den libertären Autoritarismus als eine Metamorphose des autoritären Charakters, wie die kritische Theorie ihn im 20. Jahrhundert beschrieb. Also klare Anleihe an die kritische Theorie, aber hier immerhin das Zugeständnis Metamorphose. Lustigerweise auch ein Begriff, der bei Beck vorkam. Da war ja die ganze Welt in der Metamorphose. Und ja, Metamorphose, was heißt das? Also irgendwie sowas wie komplette Veränderung ist irgendwie was ganz Neues. Egal. Wenn wir da einsteigen wollen, müssen wir das Buch genauer lesen. Mir ging es erstmal um den Aspekt, die kritische Theorie taucht eigentlich relativ unproblematisch hier wieder auf als eine Theoriereferenz und sie ermöglicht es uns quasi, unsere Jetztzeit neu zu analysieren und da wieder so eine starke Analyse zu verwirklichen. Ich bin dem gar nicht abgeneigt, das zu kaufen. Ich freue mich ja, ich beschäftige mich mit der kritischen Theorie und finde das gut, wenn das quasi wieder gelesen wird und sonst was. Aber wenn man sagt, diese Analysen sind so stark und sie sind so aktuell, dann finde ich, muss man irgendwie sich auch die Frage stellen, wie das denn sein kann, einerseits, dass sie, obwohl sie so weit zurückliegen, wieder aktuell sind. Weil, wie gesagt, davor hieß es, sie sind eigentlich überhaupt nicht aktuell. Und das Argument war, die Gesellschaft hat sich verändert, deswegen sind sie nicht aktuell. Also müssten wir die Frage klären, hat sich die Gesellschaft jetzt wieder zurückverändert? Oder was ist eigentlich in der Zwischenzeit passiert, dass es möglich ist, diese Analysen wieder anzuwenden? Aber eine viel wichtigere Frage finde ich, was zeichnet denn eigentlich die Stärke dieser Analysen aus? Weil wenn man die so bewundert, müsste man dieses Gütekriterium der Analysen ja gewissermaßen mit einkaufen. Und da lohnt sich natürlich ein Blick in das große Vorbild, die Studien zum autoritären Charakter von Adorno. Eigentlich vergleichbar so ein bisschen mit den falschen Propheten von Löwenthal. Aber egal, vielleicht kennt ihr es ja auch. Und da heißt es auch, es wirkt so, als würde ich immer nur die Einleitung lesen, aber auch hier heißt es quasi schon auf der ersten Seite, und das finde ich ja gut, wenn es da schon so klar steht, die Untersuchungen, über die hier berichtet wird, also die zum autoritären Charakter, die waren an der Hypothese orientiert, dass die politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Überzeugungen eines Individuums häufig ein umfassendes und kohärentes, gleichsam durch eine Mentalität oder ein Geist zusammengehaltenes Denkmuster bilden. Also die Ideologie, die Überzeugungen gewissermaßen des Individuums, die bilden ein Muster. Und dieses Muster ist Ausdruck verborgener Züge der individuellen Charakterstruktur. Also wir haben eine Charakterstruktur, die bildet ein Muster quasi der Überzeugung aus. Dann geht es auf der Seite 9 dann so ein bisschen weiter. Was lese ich denn davon jetzt vor? Die Meinung, also diese ganzen Vorstellungen, wie wir gesehen haben, die hängen von Bedürfnissen ab. Und genau, da der Charakter im Wesentlichen eine Organisation von Bedürfnissen ist, kann er als Determinante ideologischer Präferenzen betrachtet werden. Der Charakter meint also diese Struktur, die ist die Determinante der ideologischen Präferenzen. Und dann geht es noch ein bisschen weiter, aber am Ende kommt der wichtige Satz: Diese Charakterstruktur kann niemals vom gesellschaftlichen Ganzen isoliert werden. Und dann, ein Absatz später, sagt das nochmal stärker: Wenn wir antidemokratische Trends und studieren wollen, dann erfordert das ein Verständnis des gesellschaftlichen Ganzen. Das würde ich sagen, ist so ein bisschen das Kriterium für die Stärke dieser Analyse. Jetzt müsste man sozusagen an die gegenwärtige Autoritarismusanalyse die Frage stellen: Habt ihr ein Verständnis des gesellschaftlichen Ganzen? Und jetzt bin ich ein bisschen böse gegenüber Nachtwey und Amlinger. Wenn wir uns fragen, was ist das Verständnis des gesellschaftlichen Ganzen, das die so ein bisschen zugrunde legen, und das haben sie auch geschrieben in dem Zitat, das wir uns eben angeguckt haben, dann ist es die Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft, genauer gefasst, vermeintlich genauer gefasst, die Spätmoderne. Oder wie stand es da? Nebenfolge spätmoderner Gesellschaften. Und Spoiler-Alarm, ich habe das Buch natürlich gelesen und es ist tatsächlich Nachtwey's, ich nehme ihn da jetzt so ein bisschen als Extra-Protagonisten raus, Nachtwey's Gesellschaftsbegriff ist der Spätmoderne. Und lustigerweise, jetzt schließt sich der Kreis ein bisschen, das kommt von Ulrich Beck. Also was Nachtwey macht, ist eigentlich ein bisschen Ulrich Beck und Adorno zusammen und dann haben wir quasi die Autoritarismusanalyse. Und was er von Beck nimmt, ist genau diese Modernisierungstheorie. Und ich weiß nicht, vielleicht sind SoziologInnen unter uns, die damit schon mal in Berührung gekommen sind, aber das ist schon auch ein bisschen Augenwischerei, weil dieser moderne Begriff, der da als Gesellschaftsbegriff in Stellung gebracht wird, ist, wenn man genau hinschaut, eigentlich eine Tautologie. Also der erklärt sich mit sich selbst. Moderne ist dann nämlich die Dynamik der Modernisierung, die dann sich sozusagen immer weiter ausbreitet und dann landet man bei sowas wie der Risikogesellschaft, auch so ein Beck'scher Begriff, nämlich die Moderne hat sozusagen alle Fundamente stückweit irgendwie in Bewegung gebracht und dann wird es ganz unsicher und dann risikobehaftet und sonst was. Also ist eigentlich das Charakteristikum dieser Moderne, dass sie so prekär ist, dass alles instabil wird, wir keine festen Fundamente mehr haben, auf denen wir stehen können. Natürlich, dann wird ein Schuh draus, dann sind wir halt ganz unsicher und verstehen die Welt nicht mehr und sonst was. Das kann ja alles sein als Beschreibung, aber als Erklärung für das, was als Gesellschaft, als Vergesellschaftungsprozess passiert, taugt es überhaupt nicht. Es ist ein hochgradig abstrakter Gesellschaftsbegriff. Es ist eine Setzung, die eigentlich vorgenommen wird. Das ist unser Paradigma, unter dem wir uns die Gesellschaft anschauen und damit wollen wir sie dann erklären. Und streng genommen ist genau dieses Vorgehen Ideologie. Jetzt habe ich Oliver Nachtwey als Ideologen hingestellt. Das dürfte er ihm natürlich nicht verraten. Oh, es wird auch aufgezeichnet, naja. Was ich ihm unterstelle, ist gewissermaßen ein Trick, der angewendet wird. Es soll eigentlich ein Verständnis des gesellschaftlichen Ganzen der Theorie zugrunde liegen. Und das wird aber kurz geschlossen mit einfach mit einer starken Annahme, wie die Gesellschaft wohl zu sein hat, nämlich eine moderne Gesellschaft, eine spätmoderne Gesellschaft, die ganz unsicher und sonst was ist. Das ist ein Trick, würde ich sagen. Und jetzt könntet ihr natürlich sagen, ja, aber ich mache selber auch einen Trick. Ich schiebe jetzt dem Oliver Nachtwey irgendeinen Ideologiebegriff unter, den ich gar nicht erklärt habe. Und das muss ich jetzt natürlich noch machen. Und das ist der Übergang in unseren zweiten Teil. Was meine ich denn, wenn ich so einen Ideologiebegriff in Stellung bringe? Genau. Über Ideologiebegriffe lässt sich natürlich sehr vieles auch sagen. Das ist ein weites Feld, wie man so schön sagt. Und Herbert Schnedelbach hat mal 1969 gesagt, also damals schon, da war es noch gar nicht so komplex alles wie heute, hat gesagt, es gebe ebenso viel verschiedene Ideologiebegriffe wie soziologische Lehrstühle. Genau. Und jetzt können wir uns ewig streiten, indem wir verschiedene Ideologiebegriffe in Stellung bringen. Aber ich wollte mal als Annäherung für unsere gemeinsame Verständigung einen anbieten, nämlich so einen klassisch-marxistischen Ideologiebegriff. Oder vielleicht kann man sagen, so eine marxistische Minimaldefinition von Ideologie. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, das notwendig falsche Bewusstsein. Das wird ja schnell manchmal so dahergesagt. Ich finde aber, es ist eine Definition, in der schon relativ viel drinsteckt. Vor allen Dingen viele Probleme und um die wollte ich das ja heute kreisen lassen. Also notwendig falsches Bewusstsein heißt, sind ja erstmal zwei Aspekte, die da drin stecken, nämlich einmal falsch, also so eine Art Annahme, es entspricht nicht der Wirklichkeit, es ist irgendwie projektiv verzerrt, also verblendet oder sowas. Und andererseits haben wir dann noch die Ergänzung, es ist ein notwendig falsches Bewusstsein. Und das ist genau der Aspekt, den Joel angesprochen hat. Es ist irgendwie gesellschaftlich präformiert, präfiguriert, habe ich geschrieben. Es kommt irgendwie von der Gesellschaft her. Und damit, wie diese schönen Blitzsymbole andeuten sollen, sind zwei Probleme erstmal verbunden. Nämlich einmal mit diesem Begriff falsch kriegen wir ein Wahrheitsproblem. Denn wer sagt, es gäbe ein falsches Bewusstsein, muss auch irgendwie sagen, was das richtige Bewusstsein ist. Und ja, also der Marxismus hat sich dann auch sagen lassen müssen, er würde eigentlich sowas wie eine ewige Wahrheit oder so vertreten wollen, wenn er andere Ansichten als falsches Bewusstsein bezeichnet. Und tatsächlich würde ich sagen, wenn man sich so die Theoriegeschichte anguckt des Ideologiebegriffs in der marxistischen Theorie, dann wurde auf diesen Vorwurf gewissermaßen mit Bescheidenheit reagiert. Also der Wahrheitsanspruch wurde immer ein Stück weit relativiert. Angefangen hatte das noch bei Lenin mit so, der Marxismus ist allmächtig, weil er wahr ist. Und irgendwann waren wir dann beim offenen, undogmatischen Marxismus, wo eigentlich gesagt wurde, ja, niemand würde hier natürlich eine Wahrheit vertreten wollen. Das gibt es natürlich alles gar nicht mehr. Und das stimmt auch. Also die Skepsis gegen den Wahrheitsbegriff ist tatsächlich angebracht, zumindest in einer bürgerlichen, modernen Gesellschaft, die ja von der Aufklärung herkommt. Und deren Grundimpuls war ja gewissermaßen der Sturz der Autorität der Wahrheit. Also keine göttliche Autorität, keine natürliche Ordnung, sondern die Menschen sind frei und gleich und können sich ihre Verhältnisse selber einrichten, so zumindest das Versprechen. Und natürlich in so einem ideellen Verständnis der Gesellschaft, der wir leben, hat die Wahrheit natürlich einen schweren Stand. Aber man kann aus marxistischer Perspektive dem relativ leicht entgegenhalten. Es geht natürlich nicht um sowas wie ewige Wahrheit, sondern es geht um die Objektivität gesellschaftlicher Verhältnisse, also gesellschaftliche Objektivität. Und damit kann man dieses Wahrheitsproblem so ein bisschen in die Philosophie zurückschieben und sagen, das ist jetzt eigentlich eine Begriffsstreiterei und eigentlich ein abstraktes Problem. Damit beschäftigen wir uns gar nicht, sondern wir beschäftigen uns natürlich mit gesellschaftlicher Objektivität. Das löst noch nicht das Problem, sondern führt nur zu einem anderen Problem. Ich habe es genannt Determinationsproblem. Ich weiß gar nicht, ob das irgendjemand anders noch so nennen würde. Aber es bezieht sich auf diesen Aspekt der Notwendigkeit. Weil das soll ja gewissermaßen das Wahrheitsproblem so ein bisschen entkräften, dass man sagt, das notwendige Moment heißt eben, es ist gesellschaftlich bestimmt. Also es ist nicht einfach nur im luftleeren Raum haben wir irgendwie so einen Wahrheitsstreit, sondern wir können das schon zurückführen auf die gesellschaftlichen Verhältnisse. Und daraus entsteht natürlich aber automatisch die Frage, wie denn? Also wie ist dieses Verhältnis zu denken, wenn die Gesellschaft das Denken bestimmen soll? Wie ist das denn möglich? Und dann gibt es jetzt natürlich verschiedene Verständnisse von diesem Notwendigkeitsbegriff. Wir könnten es einerseits verstehen als so eine strenge Determinationsfigur, wie so ein Automatismus, so ein Reflex, weil die Gesellschaft so ist, ist das Denken dann genau so bestimmt. Das würde ja vielleicht auch niemand ernsthaft irgendwie sagen. Und ich würde dem so ein bisschen entgegenhalten, oder so ist es dann auch in der marxistischen Theoriegeschichte so ein bisschen umgedeutet worden, dass dieses notwendig natürlich nicht meint zwingend, also automatisch zwingend so, sondern notwendig verweist eher darauf, dass es dieses Bewusstsein, diese Bewusstseinsform eine gesellschaftliche Funktion erfüllt. Und das habe ich mir jetzt auch nicht ausgedacht, sondern das ist dann der Althusser, der ja leider heute rausgefallen ist, aber hier kommt er nochmal kurz, mit seiner Ideologiedefinition. Und zwar sagt er, jede Ideologie repräsentiert in ihrer notwendig imaginären Verzerrung nicht die bestehenden Produktionsverhältnisse und die daraus abgeleiteten Verhältnisse, sondern vor allem das imaginäre Verhältnis der Individuen zu den Produktionsverhältnissen und den daraus abgeleiteten Verhältnissen. Ja, also okay, das ist jetzt so eine sperriger Marxismus-Sprech, aber es meint eigentlich sowas wie, ja, es ist das, ja, wir haben es quasi mit einer Funktion dieser Ideologie für die Reproduktion der Produktionsverhältnisse zu tun. Das ist dann das genau, das ist Althussers Definition. Und er erklärt das dann in diesem Buch auch weiter anhand des Beispiels der Religion, was ja sowieso auch der Klassiker ist für die Ideologie. Und er findet da einen ganz schönen, ja, ein ganz schönes Bild eigentlich dafür, wie Ideologie da funktioniert, und zwar in dem Wort Amen, was ja quasi so der religiöse, christliche Segensspruch dann so ein bisschen ist, zu sagen, so sei es. Und für Althusser ist das das perfekte Bild, um eigentlich zu zeigen, welche Funktion Ideologie für die Reproduktion des gesellschaftlichen Ganzen irgendwie hat. Nämlich, das ist dann das zweite Zitat, dieses Wort Amen beweist, dass es so sein muss, damit die Dinge so sind, wie sie zu sein haben. Das heißt, und hier wird er langsam wütend, sprechen wir es doch endlich aus, damit die Reproduktion der Produktionsverhältnisse bis in den Produktions- und Zirkulationsprozess hinein Tag für Tag im Bewusstsein, das heißt im Verhalten der Individuen-Subjekte, gewährleistet wird. Wenn ich das zusammenfassen müsste, was Althusser damit eigentlich meint, dann würde ich sagen, er meint die Funktion der Ideologie als eine Reproduktion des Ganzen durch ein Denken, das das Ganze notwendig falsch erkennt. Also dieses Motiv von, es ist nicht einfach zufällig, dass die Leute irgendwas denken, sondern es kommt von der Gesellschaft her, aber eben nicht, weil das ein direktes Abbild dieser Gesellschaftsform ist, sondern weil sich das gesellschaftliche Ganze dermaßen reproduzieren muss, dass die Leute das eigentlich nicht durchschauen können. Also es ist eine Funktion der Ideologie, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu gewissem Maße undurchschaubar zu machen. Dann liegt es ja natürlich nahe, dass man als Gegenbewegung sagen müsste, ja, wie Adorno es auch tut, wir müssen natürlich diese gesellschaftlichen Verhältnisse durchschauen, wir brauchen einen Begriff oder ein Verständnis des Ganzen, und damit landen wir gewissermaßen bei einem dritten Problem, das ich nicht durch so einen schönen Blitz kenntlich gemacht habe, das Totalitätsproblem. Und zwar eigentlich die Frage, wie kann ich denn das Ganze erkennen, wenn ich selbst ein Teil davon bin? Und auch das ist sozusagen ein riesengroßer Problemkomplex, der mit dem Ideologiebegriff zusammenhängt. Nämlich die Frage, gibt es ein außerhalb der Ideologie, wenn sie von einem gesellschaftlichen Ganzen herkommt? Und weil das so eine große Frage ist, müssen wir dafür leider auch noch einen großen Bogen machen. Und das ist der dritte Teil zu den Problemen der Totalität. Auch hier würde ich vielleicht kurz anfangen mit einer kurzen Begriffsklärung, was ich meine mit Totalität. Das ist ja auch so ein Begriff, der nicht so häufig irgendwie in der Alltagssprache vielleicht vorkommt. Und vor allen Dingen haben wir das Problem, dass es ein Phänomen ist, das uns überhaupt nicht irgendwo begegnet. Es ist nichts, was wir im Alltag oder so beobachten können. Und dementsprechend ist es auch schwierig mit der Begriffsbestimmung dessen. Und ich beschäftige mich schon eine ganze Weile mit diesem Problemfeld der Totalität. Und wenn ihr mich fragt, quasi, ja, was ist denn jetzt Totalität, dann würde ich sagen, es ist gewissermaßen die Frage nach dem bestimmten und bestimmenden Gesamtzusammenhang der Gesellschaft. Und auch das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, aber ich meine damit schon was, nämlich diese zwei Konkretisierungen, dass es ein bestimmter und ein bestimmender Gesamtzusammenhang sein soll. Nämlich einerseits ist es nicht die Banalität, dass alles irgendwie mit allem zusammenhängt. Alles, was existiert, ist auch irgendwie da. Und deswegen könnten wir das vielleicht irgendwie zusammenklammern. Sondern es meint etwas Konkretes. Ein spezifischer Zusammenhang, der in der Gesellschaft besteht, der eben nicht banal ist und auch nicht einfach abstrakt irgendwie vorausgesetzt werden könnte. Sondern er existiert tatsächlich. Er ist bestimmt und konkret und hat eine bestimmende Wirkung auf seine Elemente. Und hier taucht die Figur von Determination auch wieder auf, die schon im Ideologiebegriff so ein bisschen drin war. Es macht was mit uns, dass es diesen Gesamtzusammenhang gibt, wenn es ihn denn gibt. Und das ist gewissermaßen auch das Einfallstor, warum der Begriff, ähnlich der Probleme der Ideologie, warum der Begriff so unbeliebt geworden ist in der Theoriegeschichte. Denn genau über diese Determinationsfigur liegt es so nahe, zu einem sehr schlechten Totalitätsbegriff zu kommen. Und ich habe hier mal ein paar, wieder mit so einem roten Blitz-Signal für ist nicht gut, ist ein Problem, mitgebracht. Also natürlich, wenn wir von Determination sprechen, liegt der Vorwurf nahe, ist das ein Determinismus? Ist dann alles schon vorbestimmt und wir können eigentlich gar nichts mehr tun? Ich würde aber auch sagen, sowas wie so Hauptwiderspruchsdenken ist eigentlich ein schlechter Totalitätsbegriff. dann gibt es gegen den Marxismus natürlich auch den berechtigten Vorwand, er würde zu so einem ökonomischen Reduktionismus tendieren. Auch da sozusagen aus der Basis leitet sich alles ab, etc. Dem Determinismus sehr verwandt. Auch da würde ich sagen, schlechter Totalitätsbegriff. Und dann gibt es aber noch so eine ganze Reihe von so, naja, mythischen Totalitätsvorstellungen. Das wäre quasi eigentlich so eine höhere Einheit der Welt oder sonst was. Das kann man ganz esoterisch noch weiter treiben. Aber natürlich der Klassiker wäre so eine Vorstellung von so göttlicher Ordnung. Die ist quasi von oben irgendwie schon so bestimmt, alles hat seinen Platz etc. Und wir können uns nur noch in den Koordinaten dieser Vorbestimmung irgendwie bewegen. Das ist damit natürlich einerseits nicht gemeint, aber ich glaube, weil der Totalitätsbegriff so sehr dahin tendiert, wurde er schlicht so ein bisschen fallen gelassen. Und zwar wieder mit dem uns bekannten Argument, die moderne Gesellschaft ist eigentlich so komplex und ausdifferenziert mittlerweile, dass wir sie gar nicht auf einen einfachen Begriff bringen können. Es wäre quasi, ja, es wäre der gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht angemessen, wenn wir sie auf einen Begriff reduzieren oder eben auch auf einen Zusammenhang reduzieren wollen. Und warum ich dieses Argument so ein bisschen witzig finde, ist, weil hier der Totalitätsbegriff zurückgewiesen wird, und zwar als ein abstrakter Gesellschaftsbegriff, wenn man so möchte. Und darin liegt gewissermaßen das Eingeständnis, dass es eigentlich falsch ist, einen abstrakten Gesellschaftsbegriff dieser gesellschaftlichen Wirklichkeit einfach überzustülpen und zu sagen, damit könnten wir sie erklären. Diese Intuition liegt also schon in der Entwicklung der Gesellschaftstheorie irgendwie drinne, die richtige Intuition, würde ich sagen. Aber die Konsequenz war gewissermaßen, wir lassen dann den Totalitätsbegriff besser ganz fallen. Und dafür habe ich auch ein kleines Beispiel mitgebracht. Da tue ich jetzt wahrscheinlich Daniel Loik Unrecht, indem ich ihn hier als Pappkameraden aufbaue. Aber es war einfach zu gut, diese Textstelle, die er da geliefert hat. Und zwar will ich sie gar nicht als Diskreditierung von Loik als Philosophen irgendwie anführen, sondern tatsächlich als ein Beispiel, wie das, glaube ich, intellektuell verarbeitet wurde, dass man sich von dem Totalitätsbegriff verabschiedet hat. Und ich habe eine kleine Stelle mitgebracht aus seinem Buch Kritik der Souveränität, mittlerweile auch schon wieder sehr alt, 2012. Ich glaube sogar, das war seine Dissertation, ich weiß es aber nicht genau. Und da sagt er über sein Vorgehen, also was auch immer er da in dem Buch macht, die Idee, dass ein solcher Transfer überhaupt notwendig und möglich ist, also dieser Transfer ist offensichtlich das, was sein Buch machen soll, bedeutet nämlich die Verabschiedung der Idee einer gesellschaftlichen Totalität. Und jetzt spannend, welche die erste Generation der Frankfurter Schule noch ohne weiteres hatte zugrunde legen können und die heute jegliche Plausibilität verloren zu haben scheint. Also Adorno konnte noch problemlos von einer gesellschaftlichen Totalität ausgehen. Heute hat es aber jegliche Plausibilität verloren. Und natürlich aus besagten Gründen, viel zu komplex, alles ist ganz anders. Genau, und dann sagt er weiter, ebenso wenig wie es eine Geschichte der Aufklärung gibt, das wollte ja die kritische Theorie anscheinend machen, gibt es eine Geschichte der Souveränität, das wollte Loik jetzt machen. Was es stattdessen gibt, ist das umkämpfte Terrain des Politischen und darin stets multiple, heterogene, strategische und entgegengesetzte Versuche, Souveränität performativ ein- oder abzusetzen. Das ist quasi jetzt der Gegenentwurf, wie man sich die Gesellschaft vorstellen kann, als so ein Kampffeld multipler, heterogener, strategischer Versuche, irgendwas ein- oder abzusetzen. Und weiter geht's. Doch ohne die Vorstellung einer holistischen Totalität lassen sich geschichtliche Prozesse auch nicht mehr ohne weiteres als dialektisch in einem herkömmlichen Sinne beschreiben. Was auch immer das heißen soll. Indem der Begriff der Dialektik als Ironiediagnose reinterpretiert wird, das macht dann Loik, sollen demgegenüber der immense geschichtsphilosophische und wahrheitstheoretische Ballast des Dialektikbegriffs abgeworfen werden. Und ich meine, ja, da spricht für mich so eine große Erleichterung raus, dass man quasi diesen wahrheitstheoretischen Ballast endlich abwerfen kann. Also diese ganzen Fragen, die wir hier jetzt schon so ein bisschen angedeutet durchdekliniert haben, die kann man einfach von sich fallen lassen. Sie spielen quasi keine große Rolle mehr. Was daran aber interessant ist, finde ich, die Verwendung des Begriffs der Totalität bei Loic. Er sagt nämlich holistische Totalität. Also er schiebt dem Ganzen genau die Vorstellung unter, die wir versucht haben, schon so ein bisschen zurückzuweisen. Es sei ein Ganzes, ein Geschlossenes, in dem quasi alles schon fest miteinander zusammenhängt. Diese Vorstellung weist Loic zurück, bringt dann eben diese Kampffeldmetapher irgendwie ins Spiel. Und diese Zurückweisung ermöglicht es ihm eben, dieses Eingeständnis finde ich auch schon krass irgendwie, dann eben auch die Wahrheitsfrage fallen zu lassen. Warum das problematisch ist, würde ich sagen, es geht hier wirklich nicht mehr um eine Erkenntnis der gesellschaftlichen Wirklichkeit, sondern es geht eigentlich um sowas wie eine strategische Grundannahme, die er trifft. Also es bietet gewisse Vorteile, das so zu sehen, wie er das hier beschreibt, und entsprechend bietet es Nachteile, von einer holistischen Totalität auszugehen. Und auf dem Level würde ich sagen, ja, das stimmt. Das hat theoriepolitische Vorteile. Gucken wir uns Foucault an oder so. Also genau zu sagen, wir fragen gar nicht mehr nach der Ursache und nach dem Grund, sondern wir fragen nach den Effekten der Macht. Das macht er ja nicht ohne Grund, sondern das bietet den Vorteil, dann haben wir es auch nicht mehr damit zu tun, dass wir dieses Ganze, diese Verhältnisse irgendwie umwerfen müssen. Wir müssen keine Revolution mehr machen, sondern Widerstand wird eigentlich an jedem Punkt möglich. Widerständische Praktiken, so wie Loic sich das auch vorstellt, können jederzeit wirken. Und natürlich auch in der Theorie, da geht es dann auch nur noch darum, irgendwas ein- oder abzusetzen etc. Aber die gesellschaftliche Wirklichkeit ist hier so ein bisschen ausgeklammert. Und indem aber die Totalität hier eigentlich reduziert wird auf sowas wie eine abstrakte Grundannahme über die Gesellschaft, macht Loic eigentlich genau das, was er dem Totalitätsbegriff so ein bisschen unterschiebt. Es wird eine rein idealistische und abstrakte Vorstellung von Gesellschaft, gegen die er sich eigentlich wenden wollte. Und ich habe, weil Loic es selber aufruft, hier mal kurz den Adorno daneben gestellt, weil der ja angeblich noch ganz unproblematisch von einer gesellschaftlichen Totalität ausgehen konnte. Und Überraschung, konnte er nicht. 1931 hält Adorno seine Antrittsvorlesung an der Goethe-Universität, also ein ganz früher Text von Adorno, gewissermaßen noch am Anfang seiner ganzen Karriere. Und wie es in den gesammelten Schriften übrigens im Nachwort heißt, ein ungewohnt programmatischer Text für Adornos Verhältnisse. Wir kommen später auch noch darauf zurück, weil es ein toller Text ist. Aber dieser Text beginnt auch wieder, ich lese ja immer nur den Anfang, beginnt mit der Absage an die Totalität. Also er schreibt, wer heute philosophische Arbeit als Beruf wählt, wie Loic zum Beispiel, muss von Anbeginn auf die Illusion verzichten, mit der früher die philosophischen Entwürfe einsetzen, dass es möglich sei, in Kraft des Denkens die Totalität des Wirklichen zu ergreifen. Also die Vorstellung, Adorno konnte das noch problemlos machen, lässt sich ganz einfach abwenden, indem wir feststellen, nee, Adorno konnte das auch schon nicht. Also er sagt ganz klar, Philosophie muss auf die Illusion verzichten, dass es möglich sei, in Kraft des Denkens die Totalität des Wirklichen zu ergreifen. Aber natürlich steckt hier noch eine Spitzfindigkeit drin. Es ist keine Absage an die Totalität per se, sondern an eine spezifische Vorstellung von Totalität. Nämlich genau die, die Loic auch verabschieden will, nämlich so eine idealistische Vorstellung von Totalität. Nämlich Kraft des Denkens, ein Ganzes aus der Gesellschaft herzustellen. Was aber nicht bestritten wird, ist, dass es eine Totalität des Wirklichen gibt. Und das ist gewissermaßen die Aufgabe, die sich daraus philosophisch stellt. Wie kann die Totalität des Wirklichen begriffen werden, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, Kraft des Denkens diese Totalität nachzuvollziehen? Der Unterschied zwischen Adorno und Loic ist, dass Loic und wirklich nur stellvertretend als Pappkamerad diese Aufgabe gewissermaßen schon aufgegeben hat. Die geht quasi gar nicht mehr. Das entlastet uns aber von dem wahrheitstheoretischen Ballast. Bei Adorno steht sie sozusagen noch ganz groß im Programm. Und das ist gewissermaßen kein Zufall, sondern es ist die Konsequenz daraus, dass Adorno ein materialistischer Gesellschaftstheoretiker ist. Und wenn wir uns diese Spur von materialistischer Gesellschaftstheorie angucken, die natürlich zu Marx führt, dann können wir feststellen, dass eigentlich der Grundimpuls dieser Theorie eine Zurückweisung des Idealismus war, eine Zurückweisung der Vorstellung einer idealistischen Totalität. Und das würde ich gerne versuchen zu plausibilisieren anhand von Marx' Materialismus. Denn gewissermaßen schon Marx, wie Adorno und wie auch Leuk, setzt mit seiner Theorie, wenn man so möchte, genau da an, dass es eigentlich nicht möglich ist, Kraft des Denkens die Totalität des Wirklichen zu vollziehen, und setzt dementsprechend an bei einer Kritik des Idealismus, das ist namentlich natürlich Hegels Religionsphilosophie, die er da kritisiert, und stellt sich auf die Seite des Materialismus. Und damit war er natürlich nicht der Erste, sondern der große Gegenspieler des auf der materialistischen Seite war ja Feuerbach, und bekanntermaßen setzt Marx sozusagen bei der Kritik an Feuerbach an. Aber erstmal sagt er uns, ich habe jetzt hier mitgebracht diese Feuerbach-Thesen, sagt er uns erstmal, was Feuerbach macht, nämlich Feuerbach geht von dem Faktum der religiösen Selbstentfremdung, der Verdopplung der Welt in eine religiöse und eine weltliche aus. Und seine Arbeit besteht darin, die religiöse Welt in ihre weltliche Grundlage aufzulösen. Also ist hier die Vorstellung, Idealismus ist irgendwie falsch, weil das, ja, sozusagen ist die Verdopplung der Welt in eine geistige Sphäre, und die Aufgabe der Kritik am Idealismus wäre jetzt eigentlich, sie wieder zurückzuführen auf ihre weltliche Grundlage. Das ist so ein bisschen blöd gesagt das materialistische Programm. Und jetzt kommt Marx und sagt, nee, das ist auch noch falsch. Nämlich, was Feuerbach sozusagen nicht sieht, ist, dass die weltliche Grundlage sich von sich selbst abhebt und sich ein selbstständiges Reich in den Wolken fixiert, ist nur aus der Selbstzerrissenheit und sich selbst widersprechen dieser weltlichen Grundlage zu erklären. Also gewissermaßen ist der Vorwurf an Feuerbach, der ist selber noch Idealist, weil er eine Vorstellung hat, es gäbe so ein Reich der Ideen und dann gäbe es die Wirklichkeit und wir bringen das sozusagen wieder in Deckung. Wir lösen das irgendwie auf, wir führen das aufeinander zurück. Und Marx' Einwand ist, nee, das können wir nicht, weil das selber eine Vorstellung ist, die reproduziert diese Trennung schon. Was eigentlich geklärt werden müsste, um sich dem Gegenstand richtig zu widmen, ist, wie diese Trennung gesellschaftlich überhaupt zustande kommt. Das ist quasi der große Einwand dagegen, und er führt das dann programmatisch aus, ungewohnt programmatisch, könnte man sagen, in der berühmten 8. Feuerbach-These, wo er sagt, alles gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch und alle Mysterien, welche die Theorie zum Mystizismus veranlassen, also zum Idealismus, finden ihre rationelle Lösung in der menschlichen Praxis und in dem Begreifen dieser Praxis. Jetzt gibt es natürlich eine ganze Linie in der marxistischen Theorie, die sich so auf diesen Praxisbegriff stürzen und das so stark machen wollen. Da will ich gar nicht hin, sondern erstmal dieser große programmatische Aufschlag, wir können alle Mysterien in dem Begreifen der menschlichen Praxis sozusagen verstehen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das nicht selber wieder eine idealistische Setzung? Und mein Argument wäre, weil diese Form der Erkenntnis eine materielle Grundlage selbst hat. Und die wird gewissermaßen angedeutet im Manifest der Kommunistischen Partei. Und ich weiß, das ist kein guter Text, um Wissenschaft zu machen, das ist ein politischer Text etc. Aber es steckt natürlich auch ein bisschen Analyse von Marx mit drin. Und vielleicht kennt ihr die Stelle, wo er sich so sehr wohlwollend fast oder bewundernd über die revolutionäre Leistung des Kapitalismus, wo er die beschreibt. Und ich finde das eine tolle Stelle und deswegen lese ich sie euch auch vor. Die Bourgeoisie kann nicht existieren ohne die Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren. Unveränderte Beibehaltung der alten Produktionsweise war dagegen die erste Existenzbedingung aller früheren industriellen Klassen. Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisie-Epoche vor allen anderen aus, also den Kapitalismus. Jetzt kommt dieses runter, nee, ach, Moment. Alle festen, eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, alle Neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Und jetzt das berühmte Zitat, alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht. Und meistens hört man dann da auf, das zu zitieren, aber der spannende Punkt kommt jetzt erst, nämlich, und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. Das ist die Grundlage dafür, warum Marx diesen Aufschlag in den Feuerbach-Thesen machen kann. Eine reale Umwälzung aller gesellschaftlichen Verhältnisse und Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände. Also die Beobachtung, dass das wirklich einmal passiert. Alles wird umgewälzt, und das eröffnet überhaupt erst die Möglichkeit, davon auszugehen, dass diese Gesellschaft veränderbar ist, dass sie sich gewissermaßen auch einrichten lässt nach dem Vorbild Freiheit und Gleichheit etc. Das ist die materielle Grundbedingung, auf der Marx sagen kann, ich kann diese Gesellschaft erklären in Rückgriff auf die menschliche Praxis, die hier zum Wirken kommt. Vorher war das vielleicht gar nicht möglich, aber in der Beobachtung, dass das real passiert, eröffnet sich diese theoretische Möglichkeit, das zu erklären. Und ich würde sagen, das ist das, was Marx genau tut. Nicht erschrecken, dass ich das Kapital in einem Schaubild dargestellt habe. Das ist natürlich Frevel und ist auch nicht das, was hier gemeint ist. Ich will aber versuchen, einen Punkt daran klarzumachen und dann könnt ihr danach lästern, wie reduktionistisch ich hier die Kapitallektüre irgendwie vornehme. Aber ich meine, was das Kapital, die große Leistung von Marx quasi war, würde ich sagen, ist die konkrete Bestimmung des gesellschaftlichen Gesamtzusammenhangs. Also eine konkrete Totalität, wenn man so will. Und das Ganze, diese Logik funktioniert wie folgt. Was ist der gesellschaftliche Gesamtzusammenhang? Es ist das Kapital. Was ist das Kapital? Es ist diese wundersame Selbstvalorisierung des Wertes, ausgedrückt in der Formel GWG'. Ihr kennt sie vielleicht. Und die absolute Bedingung für diese Bewegung ist natürlich die Warenzirkulation, der Tausch, die tendenziell expandiert. Immer mehr wird warenförmig, immer mehr kann getauscht werden etc. Und eines der großen Rätsel, vor denen Marx oder die Ökonomie zu Marx Zeiten gewissermaßen stand, wie, warum ist das eigentlich so? Warum zirkulieren diese Waren? Warum wird denn so viel getauscht? Marx Lösung dafür war, naja, die gewissermaßen die Triebkraft dieser Warenzirkulation ist die Mehrwertproduktion. Also ohne die Mehrwertproduktion gäbe es diese Warenzirkulation gar nicht. Und die Mehrwertproduktion hängt natürlich maßgeblich davon ab, dass Arbeitskraft ausgebeutet werden kann. Ohne Ausbeutung keine Mehrwertproduktion, ist die einzige Ware, aus der wir das abpressen können. Und damit es Ausbeutung gibt, muss es warenförmige Arbeitskräfte selbst geben, damit also die ArbeiterInnen ihre Arbeitskraft zum Markt tragen können. Und da ausgebeutet werden gewissermaßen, braucht es die warenförmige Arbeitskraft. Und das setzt wiederum voraus, dass die Gesellschaft in einem nach Privateigentum eingerichtet ist. Dass wir also Besitzer unserer Arbeitskraftware sein können, BesitzerInnen an uns selbst. Und was ich jetzt mit diesem schönen Zirkelschluss meine, ist, indem das Kapital existiert, beweist es, dass die Gesellschaft nach genau diesem Modell eingerichtet ist. Ohne all diese Momente gäbe es das Kapital nicht. Das heißt, mit dem Kapital haben wir einen Totalitätsbegriff, wenn man so möchte, der nicht abstrakt ist, sondern der ganz konkret vorliegt. Und zwar in ihm enthalten sind tatsächlich die konkreten Bestimmungen, wie die Gesellschaft als solche eingerichtet ist. Und das war, ja, also eine große Leistung, wenn man so möchte, wenn nicht sogar die große Leistung. Und natürlich das Vorbild für das, was sich dann als marxistische Theorie da so ein bisschen durchgezogen hat, aber mit einem riesengroßen Problem. Nicht umsonst heißt, steht oben drüber Probleme der Totalität. Diese große analytische Leistung lässt sich gewissermaßen nicht formalisieren. Sie lässt sich nicht einfach festhalten als Analyseraster oder sonst was. Wir können sie nicht einfach immer hernehmen und sagen, ja, so ist die Gesellschaft, damit ist alles geklärt. Beziehungsweise da, wo das versucht wurde, ist das schiefgegangen und ist eigentlich genau den Weg gegangen, den wir vorhin so ein bisschen kritisch angedeutet haben, nämlich in eine Erstarrung des Denkens und in den Dogmatismus der marxistischen Theorie. Und das führt uns gewissermaßen zum letzten Problem. Ich hoffe, ich strapaziere euch nicht über. Zu Adorno, der gewissermaßen da einsetzt, wo der Marxismus in genau diesem Versuch, die Analyse zu formalisieren, eigentlich schon angekommen ist und in die große Krise geraten ist. Vor 100 Jahren, vor 101 Jahr war das ja großes Thema. Letztes Jahr war Jubiläum des Instituts für Sozialforschung und marxistische Arbeitswoche. Und da wurde noch mal dran gedacht, dass die vor 100 Jahren, 1923, sich da eigentlich zusammengefunden haben, um genau aus dieser Krise des Marxismus, aus diesem erstarrten Denken irgendwie rauszukommen und sich der Frage zu stellen, was fangen wir jetzt eigentlich damit an mit dieser marxistischen Theorie? Und Adorno steht ja so ein bisschen auf den Schultern dieser Auseinandersetzung, wenn man möchte. Also es gibt dieses Problem, dass wir die Marx'sche Analyse, die das große Vorbild nun mal ist, nicht formalisieren können. Denn wenn wir es machen, erstarrt sie zum Dogmatismus. Und was ist das Ergebnis dieser Erstarrung? Sie geht natürlich in Ideologie über. Das ist jetzt der große Bogen, warum dieser Begriff auch noch mal so wichtig wird. Und dieser Übergang der Gesellschaftstheorie oder der Analyse der Gesellschaft in Ideologie ist natürlich ein Riesenproblem, dem sich Adorno gewissermaßen widmet. Er widmet sich sozusagen, indem er, das ist jetzt so ein bisschen mein Argument, eigentlich die Marx'sche Analyse quasi nochmal von vorne versucht zu wiederholen oder sie quasi nochmal durchzuführen. Und zwar auch wieder an dem Ausgangspunkt der Kritik des Idealismus, wenn man so will. Diesmal in der Form einer Ideologiekritik, weil wir es mit Ideologie da direkt schon zu tun kriegen. Und es ist natürlich dann die erste Frage, was ist dann eigentlich, also materialistisch gefragt, was ist denn die gesellschaftliche Grundlage dafür, dass das Denken dermaßen in Ideologie übergeht? Und wir finden bei Adorno darauf, glaube ich, schon direkt am Anfang zwei Hinweise, wenn man so möchte. Nämlich einerseits wissen wir, das Denken ist ein gesellschaftliches Produkt. Und dass es also in Ideologie übergeht, hat also etwas mit der Gesellschaft zu tun. Das heißt, die Intuition ist ein bisschen an der Form des Denkens, an der ideologischen Form des Denkens, lassen sich eigentlich Rückschlüsse auf die Gesellschaft ziehen. Und zwar nicht nur irgendwelche, sondern relativ konkrete. Nämlich, was wir ja beobachten konnten, das Denken erstarrt gewissermaßen. Und naja, es wird abstrakt, es löst sich von der gesellschaftlichen Wirklichkeit ab. Und genau dieses Attribut, wenn man so möchte, diese Eigenschaft ist eigentlich das, was einen Rückschluss auf die Systemhaftigkeit der Gesellschaft zulässt. Also, dass das Denken im System erstarrt, könnte man sagen, sagt viel über die Gesellschaft aus, über die im Denken eigentlich reflektiert werden will. Und dann leitet sich natürlich die Frage ab, wie kann man denn dann Gesellschaft begreifen, ohne dermaßen im Denken zu erstarren, ohne dass das Nachdenken selber in Ideologie übergeht. Und die Antwort, die Adorno quasi darauf gibt, tja, durch Ideologiekritik, durch eine Kritik des Denkens erstmal selbst. Und das verstellt aber damit so ein bisschen den Weg in eine systematische Theorie, ist ja auch so ein Motiv bei Adorno. Das Denken im System ist quasi gar nicht mehr möglich so richtig, weil das tendiert eben zu so einem erstarrten Denken. Und er macht einen anderen Vorschlag. Ich weiß gar nicht, ob das so Lehrmeinung ist, aber ich würde sagen, er schlägt ein Denken in Konstellationen vor. Und das würde ich gerne mal mit euch kurz nachvollziehen. Und zwar auch wieder anhand des Texts Die Aktualität der Philosophie, die Antrittsvorlesung von Adorno von 1931, wo er, wie ich sagen würde, einen Vorschlag macht, wie die richtige Deutung der gesellschaftlichen Wirklichkeit funktioniert. Und das ist jetzt sozusagen nicht ohne, weil das ist ja schon ein ganz schön großer Anspruch. Die ganze Zeit haben wir darüber geredet, doch das falsche Bewusstsein und wie kann es irgendwie möglich sein. Und meine Wette wäre so ein bisschen, in diesem frühen Text von Adorno steckt eigentlich die Antwort drin, wie man die richtige Deutung der Wirklichkeit findet. Dafür müssen wir uns das natürlich mal kurz angucken. Also ihr erinnert euch, er beginnt ja damit, idealistisch können wir, mit der idealistischen Totalität können wir die Wirklichkeit nicht begreifen. Totalität fällt so ein bisschen raus, idealistische Philosophie fällt raus, Krise des Idealismus stand noch da. Was können wir dann also mit der Philosophie überhaupt noch machen? Das ist ja so ein bisschen der Titel, unter dem er diesen Vortrag hält. Und er sagt dann zunächst erstmal, die Idee der Philosophie ist Deutung. Die der Wissenschaft ist Forschung, die muss sozusagen direkt forschen, aber die Philosophie muss die Wirklichkeit deuten. Und dabei bleibt das große, vielleicht das immerwährende Paradoxon, dass die Philosophie stets und stets mit dem Anspruch auf Wahrheit deutend verfahren muss, ohne jemals einen gewissen Schlüssel zur Deutung zu besitzen. Also, es gibt keine verborgene Wahrheit, auf die wir uns irgendwie berufen können, wenn wir diese deutende Tätigkeit irgendwie machen wollen. Das ist eine idealistische Vorstellung, die Adorno zurückweist. Irgendwo wäre der Kern, den wir entdecken können, oder irgendwo wäre die höhere Wahrheit, der wir uns widmen können. Wir müssten den Schleier der Ideologie wegziehen. Das gibt es alles nicht, sagt Adorno. Wir haben niemals den Schlüssel in der Hand für unseren Anspruch auf Wahrheit. Deswegen müssen wir anders verfahren und er schlägt vor, das wie eine Rätsellösung zu betrachten. Und jetzt wird es wirklich kryptisch. Halt Adorno, aber wir gehen durch. Also wie Rätsellösungen sich bilden, indem die singulären und versprengten Elemente der Frage so lange in verschiedene Anordnung gebracht werden, bis sie zur Figur zusammenschießen, aus der die Lösung hervorspringt, während die Frage verschwindet. So hat Philosophie ihre Elemente, die sie von den Wissenschaften empfängt. Also die machen Forschung und bringen die Elemente und wissen, Philosophie deutet. So hat Philosophie ihre Elemente, die sie von den Wissenschaften empfängt, so lange in wechselnde Konstellationen oder um es mit einem minder astrologischen und wissenschaftlich aktuelleren Ausdruck zu sagen, in wechselnde Versuchsanordnung zu bringen, bis sie zur Figur geraten, die als Antwort lesbar wird, während zugleich die Frage verschwindet. Aufgabe der Philosophie ist es nicht, verborgene und vorhandene Intentionen der Wirklichkeit zu erforschen. Vorhandene und verborgene Intentionen der Wirklichkeit meint irgendwie die verborgene Wahrheit. Sondern die intentionslose Wirklichkeit, eine Chiffre dafür, dass es keine verborgene Wahrheit gibt, zu deuten, indem sie Kraft der Konstruktion von Figuren, von Bildern aus den isolierten Elementen der Wirklichkeit die Frage aufhebt, deren prägnante Fassung Aufgabe der Wissenschaft ist. Also ich habe diese Stelle so oft gelesen und war wirklich so wie, was zur Hölle meint er damit? Ja? Also eine Figur, die als Antwort lesbar wird, während zugleich die Frage verschwindet. Das erscheint mir nicht intuitiv plausibel zu sein und auch keine gute Antwort, aber ist es doch. Es ist tatsächlich die Vorstellung, die Adorno bietet dafür, wie eine richtige Deutung gelingen kann. Und ich will versuchen, so ein bisschen eine Deutung dessen quasi anzubieten. Denn es ist wichtig. Es ist so wichtig, dass Adorno es dreimal hintereinander sagt, also diese Formel. Und dann sagt er sie am Ende nochmal. Deutung des Intentionslosen durch Zusammenstellung der analytisch isolierten Elemente und Erhellung des wirklichen Kraft solcher Deutung, das ist das Programm jeder echten materialistischen Erkenntnis. Also, das ist wirklich richtig wichtig. Wir müssen das jetzt quasi verstehen, was es ist. Und ich glaube, es ist einerseits ein bisschen kryptisch, weil Adorno eine spezifische Sprecherposition hier hat. Er will natürlich nicht, dass man ihn sofort als Marxisten entlarvt. Das war 1931, hatte das eine gewisse Brisanz, besonders wenn man eine Antrittsvorlesung an der Universität macht. Wäre es nicht so gut, wenn man direkt schon mit dem marxistischen Jargon einsteigt. Also müssen wir ein bisschen in Rechnung stellen, es ist eine Verklausulierung. Und ich würde sagen, es ist eine Verklausulierung für das Vorgehen von Marx. Mehr ist da drin quasi eigentlich nicht beschrieben. Und es ist kompliziert, aber vielleicht auch gar nicht so kompliziert. Sondern das Problem, mit dem wir es zu tun haben, und das Problem haben wir auch hier schon erörtert, wir kriegen die Gesellschaft nicht auf den Begriff gebracht. Also, was machen wir, wenn wir etwas nicht auf den Begriff gebracht kriegen? Wir müssen es gewissermaßen umstellen. Das ist die Vorstellung der Konstellation. Eine Versuchsanordnung von verschiedenen Momenten, die in ihrer Zusammenstellung dann als Figur uns sozusagen eine möglichst nahe Erkenntnis dieses Gegenstands, den wir nicht direkt benennen können, nämlich die Gesellschaft, irgendwie bietet. Und das Kriterium für die richtige Konstellation, für die richtige Deutung scheint ja zu sein, dass es eine Antwort bietet, die zugleich die Frage verschwinden lässt. Und das war wirklich so wie, wie kann man sich das vorstellen, dass die Frage verschwindet? Ich verstehe es überhaupt nicht. Und ich würde sagen, es gibt eine banale Deutung dessen und es gibt eine sehr schwerwiegende und wichtige Deutung. Und ich tendiere zur banalen. Die banale ist, das ist das, was Marx gemacht hat. Denn Marx hatte mit dem Kapital ja gewissermaßen die Elemente aufgenommen, die ihm die Wissenschaft durch Forschung vorgelegt hat und die Fragen aufgenommen, die die Wissenschaft vorgelegt hat, nämlich der Ökonomie. Und in der Ökonomie zu Marx' Zeiten war es ja genauso wie, überhaupt diese Warenzirkulation zustande? Ich hatte es eben schon erwähnt, Marx' Antwort darauf war durch die Mehrwertproduktion. Also im Bereich der Ökonomie, der Marx sich ja widmet, sind Fragen aufgetaucht, Rätsel aufgetaucht, wie Adorno sagen würde, die sich nicht lösen ließen. Und was Marx gemacht hat mit der Kapitalanalyse, ist eine Figur zu bauen, die die verschiedenen Elemente in eine solche Anordnung bringt, dass sie genau als Figur lesbar werden, als Kapital. Und diese Figur bietet eine Antwort auf alle Fragen und löst die Fragen zugleich auf. Sie werden einfach weggewischt. Diese Frage muss man sich nicht mehr stellen. Niemand kehrt vor Marx zurück und sagt, das sind aber spannende Fragen der Ökonomiekritik, die müssten wir doch mal neu stellen. Nein, sie sind einfach vom Tisch. Das ist banalerweise, glaube ich, damit gemeint, dass die Frage verschwinden soll. Und es ist gewissermaßen auch eine Formulierung dafür, dass sich so Ideologie gewissermaßen auflöst. Sie hat überhaupt keine, also es hat keine Relevanz mehr, wenn die Wahrheit gewissermaßen vorliegt. Dann würde niemand dieser Verblendung oder so mehr hinterherlaufen. Steckt vielleicht auch drin. Und ich glaube aber, das wäre jetzt die schwerwiegende Deutung, es steckt noch sowas drin wie diese Betonung, die Marx hatte, auf den Praxisbegriff. Und zwar nicht als, oh ja, Praxis ist sowas Tolles und es muss unsere Ausgangsposition sein, sondern diese Einsicht, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse menschengemacht sind, wenn man so möchte. Und wenn wir das in diese richtige Antwort reindeuten, dann wäre meine Formulierung davon ein bisschen, die richtige Antwort ist diejenige, die diese gesellschaftlichen Verhältnisse wieder sichtbar macht. Die, jetzt klinge ich vielleicht ein bisschen poststrukturalistisch, die das Gewordensein der gesellschaftlichen Zustände erkennbar macht. Also ein Denken, das nicht verdinglicht ist. Verdinglichung wäre sozusagen das große Gegenbeispiel, die einfach irgendwas annimmt als festen Gegenstand, der da ist, der unveränderlich ist, der natürlich ist, etc. Sondern die richtige Deutung macht erkennbar, dass die Wahrheit unserer Gesellschaft natürlich ist, dass wir die Verhältnisse selber einrichten und eingerichtet haben. Die Antwort, die das mittransportiert, ist gewissermaßen ideologiefrei. Wäre jetzt eine starke Deutung. Aber wie gesagt, ich tendiere zur banalen. Das ist eigentlich nur die Beschreibung von dem, was Marx macht, ist. Und ich will das noch ein Stück weiter treiben, falls ihr es zulasst, und würde diese These, dass Adornos Programm einer echten materialistischen Erkenntnis der Nachvollzug von dem ist, was Marx gemacht hat, mal an seinem Gesamtwerk kurz darstellen. Genau. Weil Adornos Gesamtwerk, ja, da sind ja auch alle irgendwie so uneinig, das fällt so komisch auseinander, da gibt es diese Philosophie und dann gibt es die soziologischen Sachen und dann hat er immer noch über Musik und die ästhetische Theorie und wie geht das eigentlich zusammen? Mit dem Ergebnis, dass Leute sich einfach auf einen Aspekt spezialisieren und sich einfach mit irgendwas auseinandersetzen in Adornos Werk. Ich würde dem so ein bisschen entgegenhalten, das ist doch eine verwunderliche Programmatik in seinem Werk gibt, die sich ein bisschen erschließt, wenn wir uns dieses Programm der echten materialistischen Erkenntnis vor Augen führen. Also diese echte materialistische Erkenntnis, und bei der geht es nochmal zur Erinnerung darum, um eine konkrete Bestimmung des gesellschaftlichen Zusammenhangs. Das ist die Zielvorstellung mit all den Problemen, wie macht man das jetzt sozusagen? Und Adornos Vorgehen ist eben, ja, wir müssen das als Konstellation irgendwie umstellen und sonst was. Und der Ausgangspunkt ist eben, wie gesagt, erstmal eine Idealismuskritik. Eine Zurückweisung der falschen Vorstellung über die Gesellschaft. Und ihr könnt eigentlich jeden Großtext von Adorno rausholen. Überall steckt die Ideologiekritik als erste Bedingung drin. Negative Dialektik, da ist erstmal 100 Seiten Heidegger-Kritik. Sozusagen. Dann der große Auftritt von Adorno beim Soziologiekongress, was dann als Positivismusstreit in die Geschichte einging. Da wurde dann, also die haben sich gestritten und alle sind super abgefuckt von Adorno und seiner Dialektik und was soll das eigentlich sein? Und da hatte er den Auftrag, zum Tagungsband mal zu schreiben, was ist denn deine Dialektik? Sag doch mal, was ist denn dein Modell? Und was macht Adorno? Er schreibt 80 Seiten Kritik des Positivismus. Also, das ist aber nicht einfach nur, weil er irgendwie ein Arsch ist oder so, sondern er nimmt die Aufgabe, würde ich sagen, total ernst und sagt, ihr wollt wissen, was die richtige Erkenntnis der Gesellschaft ist. Der erste Schritt ist, wir müssen verstehen, warum ihr alle falsch liegt. Wir müssen jetzt 80 Seiten erstmal klären, warum der Positivismus nicht die richtige Herangehensweise ist. Aber das sagt man auch über Adorno, der ist so negativ und so ein Pessimist, der will immer nur meckern. Kenne ich den Vorwurf. Aber der Punkt ist, nee, das hat eine richtig produktive Dimension. Das ist quasi die Bedingung dafür, dass es überhaupt weitergehen kann. Und Überraschung, es geht in Adornos Werk natürlich noch weiter. Weil die Zurückweisung der Ideologie, des falschen Bewusstseins, hat ja, wie ich versucht habe zu zeigen, nicht einfach nur so eine kritische Funktion, sondern die Ideologie zu erkennen, lässt Rückschlüsse auf die gesellschaftliche Tendenz zu, Tendenz ist jetzt so ein Adorno-Begriff auch, auf die gesellschaftliche Totalität zu, mit der wir es zu tun bekommen und die wir auch erkennen wollen. Und die Bestimmung dieser gesellschaftlichen Tendenz ist ja gewissermaßen das, was in der Dialektik der Aufklärung passiert. Viele Leute mögen das Buch, viele Leute mögen es nicht. Und es gibt bis heute immer noch so große Rätsel auf und ach ja, was ist damit eigentlich gemeint? Aber auch da steht es in der Einleitung, was damit gemeint ist. Also bin ein Freund davon, die Einleitung ernst zu nehmen. Adorno und Horkheimer sagen zur Dialektik der Aufklärung, was das soll. Es ist die Erkenntnis der wirklichen Bewegung der bürgerlichen Gesellschaft als Ganzer unter dem Aspekt ihrer verkörperten Idee. Also hier geht es wieder ums große Ganze, ja? Die wirkliche Bewegung der bürgerlichen Gesellschaft als Ganzer unter dem Aspekt ihrer verkörperten Idee. Was ist die verkörperte Idee? Freiheit. Die bürgerliche Gesellschaft entwickelt sich durch unter dem Aspekt der verkörperten Idee von Freiheit. Das soll Aufklärung quasi machen. Und der erste Impuls dieser Freiheitsbewegung ist die Abstraktion, die Trennung von Subjekt und Objekt. Das steht jetzt in der Dialektik der Aufklärung. Also haben wir es mit der wirklichen Bewegung der Gesellschaft als Ganzer, mit einer Entfaltung dieses grundlegenden Moments der Freiheit zu tun, der Abstraktion. Und herauskommt, so die Diagnose, eine totalisierte Herrschaft der Abstraktion. Eine abstrakte Herrschaft, in der es rückschlüssig kein Zufall ist, dass das Denken über diese Gesellschaft zu einem abstrakten Modell, zu einem abstrakten System tendiert, sondern das ist Ausdruck der gesellschaftlichen Verhältnisse, mit der wir es zu tun bekommen. Das ist die, also eine Gesellschaft, die immer abstrakter wird und durch Abstraktion beherrscht wird gewissermaßen, bildet natürlich Denkformen aus, die zur Abstraktion tendieren, die dann letztendlich bei einer abstrakten Bestimmung der Gesellschaft landen und sie damit notwendig verkennen. Das ist die große These, die Adorno jetzt natürlich auch einholen muss, damit sie nicht einfach nur eine weitere Abstraktion bleibt, damit es nicht einfach nur eine Setzung ist, die er irgendwie vornimmt und sagt, das hätte Vorteile, die Welt so zu sehen oder dies und das, sondern irgendwie muss er beweisen, dass es wirklich so ist. Aus meiner Wahrnehmung heraus erfüllt diese Funktion einerseits die Minima Moralia, sagt man, glaube ich, im Plural, ne? Erfüllen die Minima Moralia und andererseits die Studien, die Adorno durchgeführt hat. Denn Minima Moralia, auch so ein Buch, kann man sich jetzt drüber streiten. Ich habe neulich erst wieder einen 500-Seiten-Schinken gelesen über sozusagen die Deutung von Adornos Moralphilosophie und das geht dann alles auf die Minima Moralia zurück. Er war so pessimistisch und er hat alles so negativ gesehen und was sagt uns das jetzt über das Leben? Können wir überhaupt noch irgendwas Richtiges machen etc.? Und meinetwegen, lasst uns das genau an diesem Aspekt durchdeklinieren, dieses berühmte Zitat, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ach, da geht einem ja das Herz auf, weil dann können wir jetzt zu McDonald's gehen und bis zum Kommunismus, das alles in Ordnung. Ich würde sagen, ein krasses Missverständnis darüber, was dieser Satz eigentlich sagen soll. Das ist kein moralisches Diktum, dass sozusagen es gar keine Möglichkeit mehr gibt, sich irgendwie richtig zu verhalten oder sonst was, wie auch immer man das deuten will, sondern ich würde sagen, das ist eine analytische. Das ist eigentlich, ja, es ist eine Analyse, weil, wieder, erste Seite der Minima Moralia, da steht so eine kurze Widmung drin. Ich habe den Namen des Autors vergessen, aber das, da wird so ein Zitat angeführt, das Leben lebt nicht mehr. Und später sagt Adorno in einem der Aphorismen, dass die Vorstellung vom Leben in der bürgerlichen Gesellschaft in Ideologie übergegangen ist. Und mehr meint das überhaupt nicht. Es gibt kein richtiges Leben. Also das Leben, die Vorstellung, die wir von Leben haben, die ist in Ideologieübergang. Das richtige Leben gibt es quasi gar nicht mehr. Und ja, er meint damit sowas wie so vitalistische Philosophie, aber er meint natürlich auch so Vorstellungen von uns wie, Mensch, in der Freizeit, da mache ich mal richtig, was mir gefällt und im Urlaub, da kann ich mich entspannen und sonst was. All diese Vorstellungen, die wir von Leben irgendwie haben, der erweist er, da schiebt er so einen Riegel vor und sagt, nein, auch das ist sozusagen Ideologie. Was also die Minima Moral ja machen, wenn man mich darauf festnageln würde, ist so ein bisschen der konkrete Nachvollzug dieser Herrschaft der Abstraktion. Also durch die Totalnegation aller der bürgerlichen Subjektivität. Und ihr kennt diese Stellen. Die Türklinke ist Faschismus, die Autotür und das Fenster, was zugeschlagen wird. Alles das steckt da schon drin. Und es meint ja nichts anderes als, es gibt keine harmlosen Momente in diesem Leben, weil das Leben an sich eben schon selbst in Ideologie übergegangen ist. Und die Minima Moralia sind ein Versuch, das nachzuvollziehen. Und warum muss das so kryptisch in Aphorismen gemacht werden? Weil es als direkter theoretischer Nachvollzug nicht mehr möglich wäre. Wenn man es als systematische Theorie versuchen würde, dann wäre man wieder beim Erstarrtendenken, dann wäre man im Bereich der Ideologie. Also muss es irgendwie anders gehen. Und die Studien funktionieren eigentlich genauso. Was Adorno macht, ich meine, es sind, glaube ich, so 4 große Studien, an denen er beteiligt war. Autoritärer Charakter ist eine davor, gab es aber noch diese Radiostudie, die ist eigentlich auch richtig spannend. Und dann gibt es, die finde ich toll, diese Horoskopstudie, wo er sich die Horoskopspalten anguckt, großartig. Und was er eigentlich macht, ist die Analyse des systematischen Zusammenhangs dieser Agitationstechniken, wenn man so will. Da ist er recht nah an Löwenthal und er kommt dann zu so Formulierungen wie das, was diese Techniken und diese widersprüchlichen Momente und all diese Ideologeme, das, was das verklammert, ist tatsächlich der autoritäre Moment, wenn man so will. Und da macht er nichts anderes, als zu gucken, was ist die Struktur, die uns hier in den Phänomenen begegnet und was hat die sozusagen mit der gesellschaftlichen Struktur zu tun. Und auch da würde ich sagen, wenn wir uns noch mal kurz an den autoritären Charakter erinnern und an die Zitate, die ich daraus hatte, es ist nicht nur so, dass wir sowas annehmen können wie die Gesellschaft ist autoritär und deswegen sind die Gedanken autoritär oder sonst was, sondern Adornos Hinweis war, das Denken der Menschen bildet eine Struktur, die ist verklammert mit der Charakterstruktur und die lässt sich niemals vom gesellschaftlichen Ganzen isolieren. Und das bedeutet, wenn wir sozusagen den Ideologiekritik-Schritt wieder rückwärts machen, bedeutet es, dass die Vorstellung der Menschen im Charakter eine Struktur bilden, sagt etwas über den Zustand der Gesellschaft, in der diese Struktur quasi zustande kommt. Also auch hier eine Analyse des konkreten Gegenstandes, der Rückschluss auf die gesellschaftliche Bestimmung irgendwie zulassen soll. Und das Ganze, jetzt mache ich auch gleich einen Deckel drauf, kulminiert für mich so ein bisschen in der negativen Dialektik, weil da wird gewissermaßen der Großversuch so ein bisschen gemacht, eine Philosophie, ein Denken in Aussicht zu stellen, das über seine Selbstreflexion, über die Reflexion seiner eigenen Bestimmtheit die gesellschaftliche Objektivität nachvollziehen kann. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, worum es in der negativen Dialektik eigentlich geht. Und das können wir natürlich auch zerreden oder kann auch anders gesehen werden. Aber ich wollte das in dieser Darstellung euch präsentieren, weil ich glaube, so wird ein bisschen ein Schuh draus aus dieser echten materialistischen Erkenntnis, die so ein bisschen der Fluchtpunkt ist. Nicht nur für Adorno, sondern gewissermaßen ja auch für uns, wie wir uns heute damit beschäftigt haben. Wie ist das eigentlich möglich? Und wie das dann leider immer so ist, wenn man mit Adorno endet, das sind unzufriedenstellende Antworten. Vielleicht ist es jetzt auch nicht, dass wir rausgehen und sagen, aha, jetzt haben wir den Schlüssel zur Wahrheit irgendwie da. Aber, Zitat Adorno, den gibt es ja auch nicht. Genau. Das wäre aber eigentlich der Punkt, wo ich so ein bisschen den hoffnungsvollen Ausblick auf Althusser noch so ein bisschen machen wollte. Weil was ich nämlich spannend finde an Althusser ist, jetzt rede ich doch noch kurz darüber, dass gewissermaßen das Problem, mit dem Adorno endet, nämlich wie kann der Nachvollzug der gesellschaftlichen Totalität, den er leistet, würde ich sagen, wie kann der eigentlich doch in sowas wie einer Theorie aufgehoben werden, das ist das Ausgangsproblem, von dem Althusser losgeht. Und ich weiß nicht, ob ihr da schon mal reingelesen habt, aber der hat dann sowas wie, er schreibt dann Theorie in Großbuchstaben. So, das wird jetzt gemacht. Und das Ergebnis ist, würde ich fast sagen, fatal. Und Althusser ist verrückt geworden und war es vielleicht auch schon immer. Aber die Beschäftigung des Problems mit dem Problem, das ist das, was ich spannend finde. Weil heutzutage heben sehr viele gesellschaftstheoretische Entwürfe genau davon ab, dass sie sagen, ja, also die Fragen sind entweder geklärt, sie beschäftigen uns nicht mehr, oder wir überspringen sie einfach, indem wir irgendwie nochmal ganz von vorne anfangen. Und dem muss man, glaube ich, was entgegenhalten. Und was mein Durchgang durch die Theoriegeschichte mindestens leisten kann, ist, man kann dem was entgegenhalten. Es gibt sozusagen diese Auseinandersetzung, man kann sie wieder freilegen und man kann sie auch aktualisieren für gegenwärtige Herausforderungen. Das braucht natürlich Muße und ist auch nicht ganz so praxistauglich und sonst was. Aber ich würde sagen, wenn man es nicht macht, kriegt man die Rechnung spätestens dann, wenn man sich doch eingestehen muss, dass es Ideologie war, die einen angeleitet hat. Und dann muss man sich die Frage stellen lassen, was macht dann die eigene Haltung eigentlich besser als die Verblendung der Massen da draußen? Und das wäre es von meiner Seite.